Alle befremdenden und besonderen Umstände der Angelegenheit wurden in Erwägung gezogen. Der krankhafte und elende Zustand des Verbrechers vor Ausführung der Tat wurde nicht im geringsten bezweifelt. Der Umstand, dass er von dem Geraubten keinen Nutzen gezogen hatte, wurde teilweise der erwachten Reue, teilweise dem nicht ganz gesunden Zustand seiner Geistesfähigkeiten während der Ausführung der Tat zugeschrieben. Die zufällige Ermordung der Lisaveta wurde sogar als Beispiel angeführt, das die letzte Annahme bestätigte. Ein Mensch verübt zwei Morde und vergisst gleichzeitig, dass die Tür nicht geschlossen ist. Schließlich die Selbstanzeige gerade in dem Augenblick, wo die Sache ungewöhnlich verwickelt wurde, infolge der falschen Selbstanklage eines Fanatikers, der den Mut verlor, Nikolai, und außerdem, dass nicht nur keine klaren Beweise, sondern fast kein Verdacht gegen den tatsächlichen Verbrecher vorlag. Porfiri Petrowitsch hatte sein Wort also vollkommen gehalten. Dies alles zusammen bewirkte ein weit milderes Urteil für den Angeklagten. Außerdem wurden völlig unerwartet auch noch andere Umstände bekannt, die stark zu seinen Gunsten ins Gewicht fielen. Der frühere Student Rasumichin hatte irgendwoher Mitteilungen erhalten und konnte sie durch Beweise belegen, dass der Verbrecher Raskolnikow, als er noch auf der Universität war, aus seinen letzten Mitteln einem armen und schwindsüchtigen Kameraden geholfen und ihn ein halbes Jahr hindurch fast gänzlich unterhalten hatte. Als der Kamerad gestorben war, hatte er die Sorge um dessen alten und gelähmten Vater übernommen, den der Kamerad durch seine Hände Arbeit fast seit seinem 13. Lebensjahr ernährt und unterstützt hatte. Schließlich hatte Raskolnikow den alten Vater in einem Krankenhaus untergebracht und als dieser starb, ihn beerdigen lassen. Alle diese Mitteilungen hatten einen gewissen Einfluss auf die Entscheidung über das Schicksal Raskolnikows. Selbst seine Wirtin, die Mutter seiner verstorbenen Braut, die Witwe Sarnizin, legte für ihn ein Zeugnis ab. Dass Raskolnikow, als sie noch in einem anderen Hause wohnten, während einer Feuersbrunst in der Nacht aus einer bereits brennenden Wohnung zwei kleine Kinder gerettet habe, wobei er selbst Brandwunden davontrug. Diese Aussage wurde sorgfältig untersucht und von mehreren anderen Zeugen der Tat bestätigt. Kurz, es endete damit, dass der Verbrecher zur Zwangsarbeit der zweiten Kategorie für die Dauer von nur 8 Jahren verurteilt wurde, unter Berücksichtigung seiner freiwilligen Selbstanzeige und noch einiger mildernder Umstände.